Kundgabe 7850. Empfangen am 13.03.1961. Die rechte Kirche Christi. Petrus der Fels. Mitläufer. Formchristen. Jeder gläubige Christ gehört der Kirche an, die ich selbst auf Erden gegründet habe. Ich betone es aber, jeder gläubige Christ. Denn es nennen sich viele Menschen Christen nur deshalb, weil sie einer christlichen Konfession angehören. Einer Konfession, die Christus zwar predigt, was jedoch nicht beweiset, dass die Menschen auch lebendig an ihn glauben. Und ich fordere diesen Glauben an mich, denn auf einem tiefen, lebendigen Glauben ist meine Kirche erbaut. Die Lehren, die traditionsgemäß fortgepflanzt werden, lehnen die Menschen zwar nicht offen ab, sie wagen nicht zu widersprechen, doch einen tiefen, ungezweifelten Glauben an mein Erlösungswerk, an mein Wirken als Mensch auf dieser Erde, besitzen sie nicht. Und so kann ich sie auch nicht als lebendige Christen anerkennen, die meiner Kirche angehören, sondern es sind nur Mitläufer, Formchristen. Es sind Menschen, die sich noch niemals ernstlich mit dem Problem der Menschwerdung Gottes in Jesus beschäftigt haben. Die auch nicht um die Mission des Menschen Jesus wissen, sondern die das Geschehen um den Menschen Jesus nur als eine Legende betrachten, die vielleicht an ihn als einen das Beste für die Mitmenschen wollenden Idealisten glauben. Doch auch das kann ich nicht als Glaube an Jesus Christus und sein Erlösungswerk bewerten. Wer aber im lebendigen Glauben steht, der weiß es auch, warum ich einen solchen fordere, um ihn ewig selig machen zu können. Denn es gehört unwiderruflich die Liebe dazu, die erst einen lebendigen Glauben gebäret, und diese Liebe ist es, die ihr Menschen besitzen müsset, um zur hellen Erkenntnis dessen zu gelangen, was mein Erlösungswerk für euch Menschen bedeutete und weshalb ich über die Erde gegangen bin. Und nur die durch die Liebe zu einer solchen Erkenntnis gelangt sind, können auch von einem Ausreifen ihrer Seelen sprechen, die Zweck und Ziel des Erdenganges als Mensch ist. Denn in diesen ist mein Geist wirksam geworden, den ich allen denen verheißen habe, die meiner Kirche angehören, die an mich glauben. Die Erleuchtung durch den Geist ist das Zeichen der Zugehörigkeit zu meiner Kirche, die ich selbst auf Erden gegründet habe. Und wenn ihr Menschen euch als Christen ausgebet und euer Geist noch nicht erleuchtet ist, so sagt der Name Christ gar nichts. Ihr befindet euch außerhalb meiner Kirche, selbst wenn ihr einer Organisation angehöret, die mich predigt, denn ihr beachtet die Predigt nicht, die allein wichtig ist, dass ihr die Gebote der Liebe erfüllet, die wohl jede Kirche lehret, sie aber nicht in den Mittelpunkt stellt und darum auch zumeist nur tote Christen hervorgehen werden. Wer aber in der Liebe lebt, der kann einer jeglichen kirchlichen Organisation angehören. Er wird Mitglied meiner Kirche sein, weil diese sich auf dem lebendigen Glauben aufbaut, der durch die Liebe lebendig geworden ist. Ihr könnet nur durch die Liebe selig werden, und also müsstet ihr meine göttliche Liebelehre befolgen und mir dadurch beweisen, dass ihr meiner Kirche angehören wollet. Und da die göttliche Liebelehre in jeder christlichen Organisation gepredigt wird, müsstet ihr diese Lehre als vordringlichste ausleben. Ihr dürfet nicht anderen, von Menschen zusätzlich erlassenen Geboten den Vorrang geben, denn diese nützen euch nichts zum Ausreifen der Seele, sondern halten euch nur zurück, meinen Willen zu erfüllen, der ich euch die Gebote der Liebe zu Gott und zum Nächsten gegeben habe. Und so können also auch aus jeder Kirche lebendige Christen hervorgehen, die dann als Mitglieder der von mir gegründeten Kirche zählen werden. Aber es wird auch keine dieser Kirchen den Anspruch erheben können, die allein Seligmachende zu sein, weil selig nur allein die Liebe macht und diese von Anhängern aller Konfessionen geübt werden kann und wird, die dann auch als rechte Christen gelten, die Anwärter sind meines Reiches, das nicht von dieser Welt ist. Es ist somit ohne Bedeutung, welcher Geistesrichtung ihr Menschen euch im Erdenleben anschließet, wenn ihr nur durch ein Liebeleben zum lebendigen Glauben an mich und mein Erlösungswerk gelanget. Dann werde ich euch aufnehmen in meine Kirche, dann lebet ihr auch mein Wort aus, das ich auf Erden predigte. Ihr folget mir nach, wenn ihr einen Lebenswandel in Liebe führet, wie ich es getan habe. Ihr werdet dadurch zu rechten Anhängern meiner Lehre, denn ich kam darum zur Erde, um die Liebe zu entzünden, die ihr Menschen durch das Einwirken meines Gegners erstickt hattet. Ich lehrte die Liebe und lebte sie aus. Und wer nun gleich mir in der Liebe lebt, der folgt mir nach. Er schließet sich mir an. Er gehört der Kirche an, die ich gründete, weil er nun auch einen Glauben besitzen wird wie Petrus, auf diesen Felsen ich meine Kirche erbaut habe. Verstehet diese Worte recht und wendet sie nicht an in falscher Auslegung. Denn zu Nachfolgern Petri sind nur die Menschen zu zählen, die eben jenen starken Glauben durch ein Liebeleben in sich gewonnen haben und die sich darum auch mit Recht als Anhänger meiner Kirche bezeichnen können. Amen.